Hallo. Du sagst Hallo. Aber meinst du das auch wirklich? Ich zum Beispiel sage Hallo. Doch meine ich das selten so. Hallo, du da draußen, hörst du mich? Hallo, eines Tages kriegen sie dich. Hallo. Du glaubst nicht an Erfolg. Ich glaub, dir mangelt's an Dynamik. Doch das sag ich nicht. Ich sage Hallo. Doch mein ich das selten so. Was meinst du denn?